ich glaube, dass wir tatsächlich an dem Punkt sind, wo sich zeigt, dass die Gleichstellung nicht ausreicht für das, was wir wollten und dass das jetzt zur Debatte steht und dass das Problem eigentlich da ist, dass die Diskussion noch zu diskriminierungslastig ist und zu wenig von dem, was wir positiv wollen, ausgeht. Also sozusagen, also nicht, wir sind so diskriminiert, unsere Mädchen müssen rosa tragen, sondern okay, jetzt dürfen wir rosa tragen und das reicht uns aber immer noch nicht. Ja? Also wir wollen noch mehr. Also dieses wir wollen noch mehr wäre für mich eine gute, vielleicht sollte man das nächstes Jahr zum Frauentag. Wir können den Hals nicht voll genug kriegen. Ja, so ist das. Ja? Das wäre doch mal eine schöne feministische Botschaft. Mann, aber es geht uns doch schon so gut. Kannst du jetzt nicht einfach mal aufhören, du immer mit deiner Gender-Kacke und du mit den ganzen Forderungen? Wir haben doch eigentlich alles schon so viel. Warum hältst du jetzt nicht mal den Mund? Ja, genau, und da ist eben die Beste, also anstatt zu sagen, ja, weil wir immer noch irgendwie benachteiligt sind, ist die bessere Antwort, weil ich was anderes will. Also das, was wir wollen, ist der Maßstab für Feminismus. Nicht das, was uns rechtmäßig zusteht. Also das ist, ja, es geht um die Frage, wie wollen wir die Welt haben und nicht, was dürfen wir, was steht uns zu. Das, was uns zusteht, wollen wir sowieso. Das reicht uns aber eben noch nicht.